Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in diesem Jahr von Sunday Eve Experiment hier bei soundonearth.com. Blind BZ aka Sounder Twins haben wieder zwei Mixe himself gemacht, welche in den nächsten zwei Stunden ablaufen werden. Wir wünschen euch erstmal bis dahin viel Spaß bei der Musik, hört's euch an und ich werde mich am Ende der Sendung noch einmal an euch richten. Bis dann, tschüss. Thank you. We'll be right back.

Thank you.

das waren wieder 2 Stunden Sunday Eve Experiment. Wir hoffen natürlich, euch hat es wieder mal gefallen. Das war die letzte Sendung für dieses Jahr. Wir hören uns am 9. Januar, glaube ich, wieder mit einer 10. Jubiläumssendung, die länger gehen wird als sonst. Ich denke mal so 3 bis 4 Stunden. Als Special Guest haben wir diesmal da den Ganja von 40K Trackers. Er wird uns mit einem kurzen Interview und natürlich auch hoffentlich mit neuen Sachen von sich selbst beglücken. Wir freuen uns natürlich schon tierisch darauf. Ich wünsche euch somit einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag noch oder den Rest, was man davon noch übrig hat. Und ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr rein und wie gesagt, im nächsten Jahr wieder, wenn es wieder heißt... Sunday Eve Experiment.